Ja, der Pastor hat schon angekündigt, es geht weiter im Thema Glauben. Und im Reich Gottes funktioniert ja letztendlich alles durch die Liebe natürlich, aber auch durch den Glauben. Und ich möchte heute einfach mal zum Beginn von dem, ja, von der Schulstundenreihe, sage ich es jetzt einfach mal, mit ein paar Beispielen reingehen. Und das erste Beispiel ist in 2. Mose 14, 15 bis 16. Da heißt es, der Herr aber sagte zu Mose, warum schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Hebe deinen Stab hoch und streck ihn aus über das Meer. Es wird sich teilen und ihr könnt trockenen Fußes mitten hindurch schreiten. Das ist, ja, wo Israel ausgezogen ist aus Ägypten, na, und die Ägypter sind ihnen hergefolgt, na, und sie sahen sie schon im Rücken, und dann sagt er, warum schreit ihr denn so, na? Streckt dein Stab aus, na, und das Meer wird sich teilen. Und dann geht es weiter in Vers 21 bis 22. Mose streckte seine Hand über das Wasser aus, da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen, der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und den Meeresboden zu trockenem Land machte. Das Wasser teilte sich und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen. Links und rechts von ihnen türmte sich die Wassermassen wie Mauern auf. Erstmal gewaltig, ja, also na, was Gott da wirklich gemacht hat. Die Frage, was man sich stellen kann, ist jetzt bei diesem Thema, warum überhaupt noch Mose? Ja, warum überhaupt noch Mose? Warum musste denn Mose seinen Stab heben? Warum musste er seine Hand heben, damit sich das Meer überhaupt teilt? Ich meine, Gott hätte können sagen, hey Mose, bleib mal locker, ich teile schon das Meer, du musst gar nichts machen, bleib einfach mal da sitzen. Ja, hört mal auf zu schreien, ne? Das Meer ist geteilt und weiter. Aber umso mehr Beispiele wir uns heute angucken, desto mehr werden wir feststellen, Gott macht's einfach nicht so. Gott tut's nicht so. Gott gebraucht uns, um Zeichen und Wunder zu tun. Gott braucht aber uns und unseren Glauben an ihn und die Ausführung letztendlich auch durch uns, dass wir das tun, was er sagt, und glauben, was er sagt, indem dass wir dann wiederum Zeichen und Wunder sehen. Die Zeichen und Wunder passieren nicht einfach, wenn wir Fernsehen gucken und keine Ahnung was, also Gott kann alles, ja, aber ich sag mal so, sie passieren durch Leute. Wir haben es vorher gehört, es haben zwei ältere Damen angefangen zu beten. Sie haben gebetet um diese Erweckung. Na, danach waren es 9 Stück, die gebetet haben. Warum hat Gott nicht einfach Erweckung gegeben? Warum nicht? Er braucht uns, er braucht unseren Glauben, er braucht unseren Hunger, er braucht uns letztendlich, er möchte uns letztendlich, dass wir es tun, was er sagt, und wir werden Zeichen und Wunder sehen, wie diese Erweckung, ja, wo dann auf einmal Tausende zu Gott gekommen sind. Und genauso ist es auch hier. Er gebraucht Mose, Mose führt es aus im Glauben und das Meer teilt sich. Es war ja nicht Mose, der das Meer geteilt hat, es war der Herr. Aber es war der Herr auf das dessen, dass Mose genauso gehandelt hat im Glauben auf sein Wort. Und dadurch teilte sich das Meer. Und so ist es bei uns letztendlich auch. Genauso ist es bei uns auch. Indem wir im Glauben auf das Wort Gottes handeln, passiert was. Wenn wir aber nicht im Glauben auf Gottes Wort handeln, wird nichts passieren. Es wird einfach nichts passieren. So ist es im Kleinen in deinem Alltag und so ist es im Großen mit Europaerweckung, sage ich jetzt einfach mal. Gott braucht uns. Gott ist ja ein Beziehungsgott. Gott ist jemanden, der mit einem arbeitet, nicht gegen uns arbeitet, sondern für uns arbeitet, aber mit uns arbeitet. Gott ist im Himmel, wir sind auf der Erde. Genauso haben wir es auch gesehen bei Jesus, ja. Alle, die da rumgesprungen sind, ja, die hätten Jesus nicht gebraucht. Gott hätte können vom Himmel sagen, geheilt, geheilt, geheilt, geheilt, geheilt. Hätte er können machen. Aber Jesus war hier auf der Erde und hat die Herrlichkeit Gottes demonstriert. in dem Gott durch ihn gewirkt hat. Ja, letztendlich war er selber Gott, aber durch ihn hat Gott gewirkt. Genauso ist es aber bei uns auch. Wir sind letztendlich, kannst du sagen, auch selber Gott in Anführungszeichen, weil Gott in seiner ganzen Fülle durch Jesus in uns lebt. Aber Gott wirkt durch uns, aber wir müssen es hier auf die Erde bringen. Wir sind dieser Kanal. Und Gott benötigt uns da. Er macht es nicht allein. Weil wenn er es alleine machen würde, dann bräuchte er uns gar nicht. Dann können wir auch wegbleiben. Ja, ist so. Also Gott wollte ja diese Beziehung. Gott wollte ja das mit einer Gemeinschaft machen. Gott wollte es nicht alleine machen, ja, sondern Gott wollte es in einer Beziehung machen. Gott wollte es Gott wollte jemanden vor sich haben, mit jemand haben, in seiner Familie jemanden haben, mit dem er was zusammen machen kann. Nicht er allein. Es kam dann der Sündenfall, ist ein bisschen blöd gelaufen. Aber wir sind jetzt wieder da, wo Jesus letztendlich alles wieder vollbracht hat und wo wir wieder in dieser Stellung sind, dass es keine Trennung zwischen uns und Gott gibt, sondern wir sind eins, wir sind noch viel mehr, wir sind Kinder Gottes geworden und Gott möchte diese Beziehung mit uns, er möchte durch uns wirken. Und er möchte aber auch, und es gehört einfach zu einer Beziehung dazu, das Vertrauen von uns an ihn. Und das ist Glaube. Und das ist Glaube. Ich meine, Mose hätte können auch dastehen und sagen, ja, alles schön und gut, aber du siehst das Meer. Ich habe noch nie gesehen, dass sich ein Meer teilt und ich habe noch nie gesehen, dass sich ein Riesenmeer teilt und ich komme schon gar nicht dadurch, das kannst du vergessen. Lieber gehe ich zurück zu den Ägyptern, weil das ist sicherer, als durchs Meer zu gehen. Hätte er können sagen. Er braucht nicht den Stab heben, so wie es Gott gesagt hat, sondern er hätte auch können sagen, ja, alles gut. Ne? Aber er hat ihm vertraut. Er hat ihm vertraut, er hat das ausgeführt im Vertrauen auf Gott, dass er es kann. Und genauso ist es auch bei uns. Wir dürfen das Wort Gottes als Wahrheit nehmen und wir dürfen das Wort Gottes, genauso wie es dasteht, für uns nehmen, für unsere Situation nehmen, ob es im Alltag ist, ob wir in Fürbitte eintreten, ob wir in dem Glauben in die Erweckung reingehen und sagen, ja, diese Erweckung ist da, ja, er wird es tun, wir haben gebetet, wir stehen da ein, egal für was, aber wir müssen uns darauf stellen und ihm vertrauen. Nur dann kann es durch uns durchfließen. Nur dann fließt es durch uns durch in unsere Umgebung auch hinein. Mose hat den freien Willen, die Hand zu heben, den Stab zu heben. Genauso haben wir auch den freien Willen, auf was wir vertrauen. Es liegt an uns. Wir sind keine Marionetten, dass Gott mit uns macht, was er will. Das sind wir nicht. Das möchte auch Gott gar nicht. Im Gegenteil. Der Feind möchte es, der Teufel möchte es. Aber Gott möchte es nicht. Gott möchte es nicht. Und mir ist es so in letzter Zeit auch so bewusst geworden, passt jetzt vielleicht nicht, ja, schweife ich ganz kurz ab. Der Feind, der treibt dich immer vor dir her. Der Feind, der drückt dir immer was auf, dass du was machen musst, obwohl du es gar nicht willst. Süchte, ne, die kotzen dich irgendwann an. Du willst diese Sucht nicht mehr, du wirst aber davon nicht mehr, du kommst davon nicht los. Es ist ein Zwang in dir, obwohl du ihn gar nicht willst. Und das kommt vom Feind. Er zwängt dich auf, er drängt dich her, er drängt dich durch die Welt, er bespielt dich mit irgendwelchen Sachen, obwohl du es gar nicht willst in deinem Inneren. Gott ist ganz andersrum. Gott führt dich und leitet dich. Er stupft dich an und sagt, hey, vielleicht geh mal links, vielleicht geh nach rechts. Aber er lässt dir den freien Willen. Er zieht dir nichts über. Er drängt dich zu nichts rein. Es ist dein freier Wille, deine freie Entscheidung, dich für Gott zu entscheiden oder dich für die Welt zu entscheiden. Es ist dein freier Wille, ob du auf Gott vertraust oder auf die Welt vertraust. Er lässt dir diesen freien Willen komplett. Ich meine, das Ergebnis kann man sich dann teilweise angucken, ja? Und trotzdem ist er dann sogar noch so gnädig und sagt, okay, du hast einen Fehler gemacht, ich hab's gesehen, ich hab's dir gesagt, ich hab dich angestuft und ich hol dich trotzdem noch raus. So gnädig ist er. Aber wir haben diesen freien Willen. Und wir haben diese Entscheidung. Und wir haben auch die Entscheidung, jeden Tag noch mal neu zu treffen. In jeder Situation. Du musst immer wieder die Entscheidung treffen. Vertraust du auf Gott oder vertraust du auf das, was gerade die Welt sagt, die Umstände sagen, was du siehst? Ja? Mose, wo er das Meer gesehen hatte, der hätte sich, wie gesagt, dagegen entscheiden können. Du siehst vielleicht heute deinen Berg, dein was, keine Ahnung, deine Herausforderung. Du hast die Wahl. Entscheide dich für den Glauben, entscheide dich für Gott oder entscheide dich für das, was du siehst. Du hast die Wahl. Aber dementsprechend ist auch das Ergebnis. Gott sagte, Gott sprach, Mose glaubte und handelte danach. Ja. Dann zu dem Beispiel, was wir gerade hatten von Irina. Johannes 2, 5, 7 bis 9 ist es, glaube ich, ja. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, ja, wo sie gerade bei der Hochzeit waren, was immer ihr euch befiehlt, das tut. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt den Mann, der das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisung. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich. Auch hier wieder, letztendlich, Jesus sprach, er sagte, füllt die Krüge voll mit Wasser. Die Diener, die hätten können auch zu Jesus sagen, hallo, wir können doch den Leuten jetzt kein Wasser geben, ja? Was machst du da? Wer bist du überhaupt? Was tust du hier überhaupt? Du bist weder jemand, der mir hier was sagen kann, noch sonst irgendjemand, noch hast du irgendeine Ahnung von Wein, ja? Und sollen wir jetzt da alles versauen? Nein, Jesus sprach, sie hörten und sie taten es. Und daraus entstand ein Wunder. Eigentlich ganz einfach. Ja? Das Wort sagt, du glaubst es, du handelst danach, der Endeffekt ist ein Wunder. Eigentlich ganz einfach. Ja? Eigentlich ganz einfach. Nochmal ein Beispiel. Blutflüssige Frau. Unterwegs berührte eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt, von hinten heimlich ein Stück seines Gewandes. Denn sie dachte, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Jesus drehte sich um, sah an und sagte, du kannst unbesorgt sein, meine Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. In demselben Augenblick war die Frau gesund. Trotz aller Widrigkeiten und hat Irina hast du es erklärt, ja? Trotz aller Widrigkeiten, trotz dass sie gesteinigt werden würde, egal was, sie glaubte fest und felsenfest an Jesus. Ja? Und da hat schon eine Person für sich jetzt ausgereicht, um dieses Wunder hervorzurufen. Bei Babel haben wir gehört, da war eine ganze Gemeinschaft auch zusammen. Sie glaubten an ein Ding und Gott hat gesagt, wenn wir die jetzt nicht irgendwie verwirren, ja, die können wir nicht mehr aufhalten. Da ist alles bei denen möglich, was sie tun. Ja. Bei dieser Frau auch, die war felsenfest der Überzeugung, wenn sie Jesus berührt, dann ist sie geheilt. Und in diesem Augenblick, wo sie Jesus berührt hat, wurde sie geheilt. Und wir wissen, Wir haben so eine Macht in uns. Wir haben so eine Kraft in uns. Ja? Und viele weltliche Menschen wissen das sogar. Ja? Sie werden auch drauf trainiert, auf das Ziel hinzuschauen, auf das Ziel sich zu fokussieren, nicht davon abzulassen, sondern genau daran zu glauben, sich jeden Tag ein Bild davor zu machen. Das ist mein Ziel, das glaube ich, das werde ich erreichen. Und sie bereichen Großartiges, muss man sagen. Großartiges ohne Gott erreichen sie wirklich. Aus menschlicher Kraft heraus, aus dieser Kraft heraus, aus dieser geistlichen Kraft heraus. Wie viel mehr, die wir Kinder Gottes sind, werden wir hier erreichen, wenn die Quelle vom Thron direkt durch uns durchfließt? Das ist unbeschreiblich. Da ist wirklich alles ist möglich dem, der da glaubt. Es gibt kein Unmöglich mehr. Aber wir müssen wirklich mal uns geistlich, gedanklich davon lösen, was die Welt uns sagt und was unsere Erfahrung uns sagt, sondern wir müssen wirklich mal und dürfen und sollten ja uns darauf vertrauen, was das Wort Gottes sagt und uns darauf fokussieren und uns darauf letztendlich verlassen. Und das ist so wichtig. Das ist wirklich so wichtig, egal in was, ob wir jetzt, wie gesagt, in unserem persönlichen Umfeld was verändern möchten, ja, steh nicht da und sag, ich kann nichts tun, es ist halt so. Nein, dir ist wirklich die ganze Macht gegeben, letztendlich Dinge zu verändern. Glaube nur, glaube daran, nimm es im Glauben an, Wenn Gott dir was ins Herz gelegt hat, keine Ahnung, für Menschen zu beten, zu predigen, im Lobpreis oder was auch immer und du sagst, ich kann nicht oder ich bin nicht so weit. Glaub daran, sieh das Ziel, geh daran vorwärts, lass nicht los, sag nicht, ich kann nicht, die anderen sind alle viel besser. Nein, wenn Gott dir es ins Herz gelegt hat, dann fang an, es im Glauben zu ergreifen, fang an zu üben, was auch immer, tu es und du wirst das Wunder sehen. Das ist es. Und so dürfen wir wirklich in unserem Alltag unsere Wunder sehen, indem wir einfach, ich will jetzt nicht sagen, diesen Punkteplan, es hört sich so doof an, ich finde so Punktepläne finde ich immer doof. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, ja, und dann siehst du das Wunder und genau nach dem gehst du vor. Nein, es ist kein Punkteplan, es ist unser Leben, es ist unser Inneres, es ist das, aus dem wir geboren sind. Gott ist ein Gott des Glaubens. Du bist aus Gott geboren, es steckt in dir, es ist in dir. Du lebst letztendlich deine Natur und lebst nicht mehr gegen deine Natur. Das ist es letztendlich. Leb endlich das richtige Leben, nämlich dein Leben, aus das du geboren bist. Du bist, ja, ein Gläubiger. Du bist ein Gläubiger. Mein Lieblingsbeispiel, Jesus hat aber auch Irina gehabt, ich wiederhole heute. Genau, aber umso mehr man wiederholt, desto besser bleibt es haften. In Matthäus 14, 27, 29, als Jesus dann sprach, na, wo Petrus dann auch aufs Wasser rauskommen sollte, hab keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da ruft Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf das Wasser zu kommen. Wir kennen es, ja, hat Irina gesagt. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf Jesus entgegen. Jesus sprach, komm. Ja, was machte Petrus? Petrus hörte auf das Wort Gottes, er ging auf das Wasser und sah das Wunder. Er ging auf dem Wasser. Ja, und letztendlich ist es immer das Gleiche, auch hier wieder das Gleiche. Das Wort Gottes hat Kraft. Unser Glaube hat Kraft. Und wir dürfen uns jeden Tag in jeder Situation unter diese Kraft bringen, die uns letztendlich trägt. Und dann wird es einfach. Und es ist einfach, eigentlich ist es einfach nur ein Switch in unseren Gedanken. Wir sind geprägt von unseren Erfahrungen. Wenn du das tust, wird das passieren. Und davon sollten wir loskommen. Von diesen Erfahrungen müssen wir loskommen sogar. Da müssen wir loslassen. Ganz bewusst wirklich loslassen. Wenn du das tust, dann passiert das. Nein, bei Gott ist es niemals so. Also wenn du die Wunder in der Bibel liest, dann ist es mit dem Verstand nicht erklärbar. Es ist nicht erklärbar, dass dieser Bus bei dieser Erweckung, oder ich weiß nicht, ob es zwei waren oder drei waren, es ist nicht erklärbar, dass dieser Bus dort angekommen ist. Es kann keiner erklären. Sie wissen es nicht. Es ist mit dem Verstand nicht erklären. Der geistliche Bereich ist mit dem Verstand nicht zu erklären. Gott ist mit dem Verstand nicht zu erklären. Und trotzdem gibt es ihn. Und trotzdem ist er die Wahrheit. Und trotzdem steht er über allem. Und deswegen, wenn du dich auf Ursache und Wirkung einlässt, wirst du immer auf der niedrigsten Ebene agieren. Immer. Und du wirst auch immer die Erfolge haben auf der niedrigsten Ebene. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ein paar Ebenen höher zu gehen. Du kannst eine Ebene höher gehen und es ist die Welt, ja, wenn sie sich fokussiert, was ich vorher gesagt habe, wenn sie Bild aufhängt, da möchte ich hingehen, bist du schon eine Ebene höher. Du bist schon in den geistlichen Bereich eingetaucht, sage ich jetzt mal, ja. Aber es gibt darüber nochmal eine Ebene höher und es ist die Ebene Gottes und da sind wir zu Hause. Du bist ein Himmelsbürger, du bist hochversetzt mit Jesus an himmlische Orte und da gilt es zu leben von uns aus, ja. Und da ist dann letztendlich wirklich alles möglich. Und dann ist es auch nicht anstrengend, dann ist es auch nicht schwer für uns, sondern es ist letztendlich dieses Leben, was du lebst, was Gott für dich geplant hat. Es ist ein Leben des Glaubens, ja. Deswegen die Ermutigung. Fangt an, euch umzupolen. Und ich bin da mittendrin auch, ja. Also mir geht's ja nicht anders. Also, ich spreche zu mir. Fang an, dich umzupolen. Fang an, dich weiter umzupolen. Fang an, bloß weil irgendwelche Umstände irgendwas sagen, sehe nicht gleich das Negative. sondern fang an, einfach das Positive da drin zu sehen. Bei Gott ist alles möglich. Alle Dinge dienen mir zum Besten. Ja? Hör auf das Wort Gottes. Lass dich vom Heiligen Geist führen. Sprech rein in diese Situation. Nimm es im Glauben an, was das Wort Gottes für dich sagt. Lass es nicht locker. Lass es nicht los. Fang nicht an zu zweifeln, bloß weil es links und rechts gerade chaotisch bei dir ausschaut. Es ist alles egal. Ja? Wo das Meer vor ihm war, vor Mose, sah auch nicht alles super aus. Als David vor Goliath stand, sah auch nicht alles super aus. Es sah nicht immer alles super aus, aber es hat sich zum Positiven, zum Genialen gedreht. Es hat sich zum Sieg gedreht und genauso wird es auch bei dir sein. Wenn Gott, das habe ich so bildlich im Geist gesehen, wenn Gott spricht, und es kann auch das Wort Gottes sein. Ja? Also wenn Gott was sagt, und das Wort Gottes ist ja letztendlich, Jesus ist das lebendige Wort. Und wenn das Wort zu dir spricht, auch wenn du es liest, und wenn jetzt letztendlich auf das Gesprochene der Glaube trifft, ja, und der Glaube hat immer das Handeln auch mit sich, weil wenn du glaubst, dann handelst du auch danach. Du kannst niemals sagen, und das ist auch, also habe ich auch schon oft erlebt, ja, das glaube ich, das glaube ich, das glaube ich. Und das Handeln war genau das Gegenteil. Da weißt du ganz genau, es ist kein Glaube. Da fehlt was. Und das ist jetzt auch nicht böse gemeint, ne? Aber du siehst es einfach an den Handlungen, ob jemand glaubt oder ob er noch zweifelt. Und das ist jetzt auch nicht böse gemeint. Na, also wir dürfen alle wachsen und alles gut, ja? Aber du siehst es einfach da dran. Aber worauf ich raus wollte, wenn das gesprochene Wort, wenn das Wort Gottes mit Glauben verbunden wird und damit mit der Tat, dann tut es einen Riesenknall im Geist. Und dann ist letztendlich die Atmosphäre geschiftet, dann ist die Situation geschiftet im Geist, auch wenn du es noch nicht siehst, auch wenn es noch nicht im Sichtbaren ist. Im Geist, ja, das habe ich so, wie gesagt, im Geist gesehen, da tut es einen Riesenschlag und du siehst ganz genau, wie die Situation geschiftet ist im Geist. Und vielleicht dauert es dann auch noch Tage, Wochen, Monate, bis es ins Sichtbare kommt, aber im Geist ist es erledigt. Und damit kommt es ins Sichtbare. Da kannst du gewiss sein, dass es ins Sichtbare kommt. Also die zwei Sachen, ja, Gottes Wort und der menschliche Glaube, die zwei zusammen, wumm, da passiert was. Das ist nicht mehr aufzuhalten letztendlich, weil dann die Kraft Gottes komplett fließt. Na, das ist wie, wenn Gott dastehen würde, wie seine Herrlichkeit da wäre, wie sein Ding in persona direkt da ist. Ja, da kann nichts mehr widerstehen, da kann nichts mehr aufgehalten werden, da geht nichts mehr. Und jetzt stellt euch mal vor, das macht einer und es passiert schon was. Jetzt machen es viele. Jetzt macht es eine ganze Nation. Jetzt macht es ganz Europa. Jetzt macht es die ganze Welt. Da ist kein Aufhalten mehr. Da ist kein Aufhalten mehr. Und deswegen müssen wir, und da habe ich auch den Drang danach, wie es halt der Pastor auch gesagt hat, es ist ein Drang da in dieser Zeit, es ist ein Drang da in dieser Welt, aufzustehen. Nicht jetzt hinzugehen. Sitzen und sagen, tangiert mich nicht, ja, sondern es ist wirklich ein Drang da und ich glaube, der ist sogar auf der ganzen Welt da, aufzustehen, diesen Glauben anzunehmen, diese Herrlichkeit, diesen Hunger zu erfassen, den Gott letztendlich auch da hat, sich damit zu verbinden, ja, mit diesem Glauben sich zu verbinden, dass es wirklich einen richtigen Schlag mal hier tut, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und auf der ganzen Welt, dass seine Herrlichkeit sowas von sichtbar wird, wie sie noch nie sichtbar war auf der ganzen Welt. Und da glaube ich wirklich, dass jetzt gerade der Zeitpunkt ist, das durchzusetzen. Ja? Gott, glaube ich, hat immer so gewisse Zeitfenster auch. Ja? Und ich glaube jetzt, wie es der Pastor auch gesagt hat, ja, ich glaube jetzt, das weiß ich nicht, spürt man so im Geist, dass da jetzt gerade ein Zeitfenster offen ist, um wirklich was zu bewegen. Ja? Um der Finsternis mal zu zeigen, nicht die Finsternis ist Herr über alles, sondern Gott ist Herr über alles. Gott ist Sieger, Jesus ist Sieger, nicht der Teufel hat gesiegt. Ne? Wir lesen ganz klar in der Bibel, dass der Teufel umhergeführt wurde, ja, Jesus triumphiert hat und nicht andersrum. Und es ist Zeit, das auch mal ins Sichtbare zu bringen. Es ist Zeit, dass das sich auch widerspiegelt in unseren Gesetzen, in unseren Schulen und wo wir auch überall uns bewegen, ja. Da wird nicht irgendwas groß gemacht, sondern da hat Jesus groß gemacht zu werden, weil er der Sieger ist, weil er der Retter ist, weil er derjenige ist, der uns doch so endlich liebt, weil er doch für die Welt gestorben ist. Es ist alles verdreht, es ist alles pervertiert, danke, in irgendeiner Weise von der Finsternis, vom Teufel. Aber ich glaube, wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, es wieder zu switchen. Und Gott möchte es so sehr und das spüre ich einfach in meinem Herzen. Aber er braucht uns und das haben wir gelesen und deswegen die Ermutigung auch nochmal. Wir haben sie vorher schon gehört, aber nochmal die Ermutigung für euch heute Abend. Er braucht dich, er braucht deinen Glauben, er braucht dein Tun. Er tut es nicht einfach so und stülpt uns über was drüber. Er stülpt der Welt nicht einfach was drüber. Er braucht jemanden, den er findet, den er gebrauchen kann, mit dem er zusammenarbeiten kann. Und das bist du. Ja, und er schreit heute wirklich direkt zu dir in dein Herz, steh auf, nimm diesen Hunger, nimm das in dir rein, also ja, lass dich einfach gebrauchen, ja, wer ist da, um mir zu dienen, Halleluja, und dieser Schrei spüre ich einfach heute Abend ganz, ganz, ganz stark. Glaube, hatte ich auch noch so ein Bild, Glaube ist wie mit so, wie so ein Fenster. Ja? Du bist in einem Haus ohne Fenster. Dann ist es erstmal dunkel, ja. Du siehst nicht viel. Draußen ist aber alles Licht. Und dann hast du auf einmal in deinem Haus Fenster. Ja? Und damit kommt das ganze Licht letztendlich rein. Durch deinen Glauben öffnest du Gott die Möglichkeit, Zeichen und Wunder zu tun. Mit deinem Glauben öffnest du Gott die Möglichkeit, das Licht, das diese Liebe durch dich durchfließen zu lassen und wieder rausfließen zu lassen. Ja, Vergleich ist, ich fand das eigentlich das gut mit diesem Fenster, dieser Vergleich. Ja, umso mehr Fenster dieses Haus hat, desto mehr Licht kommt rein. Desto mehr Glauben du letztendlich aufbaust, Gott die Möglichkeit gibst, durch dich zu wirken, desto mehr Zeichen und Wunder wirst du sehen in deinem Leben. Weil er einfach immer präsenter wird, weil seine Person letztendlich immer mehr präsenter wird durch dich. Jesus kommt immer mehr durch dich zum Vorschein. Umso mehr Fenster du hast, umso mehr Glauben du hast, desto mehr wirst du verwandelt, desto mehr letztendlich nimmst du das Wort Gottes als deine Wahrheit an, desto mehr überzeugst du deine Seele, dass das, was im Geist ist, richtig ist und das, was sie sieht, falsch ist. Desto mehr, wie gesagt, wirst du verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Indem wir es einfach annehmen. Umso mehr wir diesen Glauben leben, dieses Wort leben, desto mehr siehst du, kommt Licht in dein Leben, in deine Bereiche, in dein Umfeld, in deine Familie. Umso mehr wir es tun, desto mehr wird es in Baden-Württemberg, in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt, umso mehr es tun, umso mehr sich jetzt Leute zusammentun und aufraffen und sagen, das glaube ich, da stehe ich hin, das möchten wir, dass Jesus einfach zum Vorschein kommt, ja, dass diese Erweckung ausbricht, dass Menschen wirklich zu Jesus kommen, errettet werden, dass dieser Heißhunger, ja, diese Fürbitte, dieses Eintreten ist ja letztendlich als Heißhunger in deinem Herzen, wo Gott dir das aufs Herz legt und sagt, das ist jetzt dran und du nimmst es und sagst, ja, du nimmst es im Glauben und sagst, das wird jetzt verändert. Herr, ich danke dir, dass es verändert wird. Danke, dass es zum Vorschein kommt, dass es ins Sichtbare kommt. Wir nehmen es einfach im Glauben an und das Licht strömt. Du kannst es nicht mehr aufhalten. Die Finsternis kann es nicht aufhalten. Da, wo Licht ins Dunkle reinkommt, wird es hell. Keiner kann es aufhalten. Das steht schon im Wort. Die Finsternis wollte es aufhalten. Sie konnte es nicht aufhalten. Licht ist stärker wie Dunkelheit. Viel, viel, viel stärker. Und wir sind das Licht dieser Welt. Du und ich sind in dieser Zeit gefragt. Mehr denn je aus meiner Sicht. Mehr denn je. Gut, vielleicht hat es jede Generation gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht hat aber auch jede Generation das aufs Herz gelegt bekommen, so stark von Gott, um zu sagen, jetzt ist es wichtig. Aber die letzte Generation oder die Generation vor 50 Jahren oder die Generation vor 500 Jahren, die Apostel und so weiter, die sind nicht mehr hier auf der Welt. Jetzt bist du hier in dieser Welt. Und jetzt ist es diese Zeit, wo Gott dich ruft und sagt, lebe dieses Leben, lebe dieses Glaubensleben, lebe das Leben, was ich in dich hineingesät habe und lass es Frucht bringen. Und Gott fragt wirklich, und das habe ich so stark heute auf dem Herzen, obwohl ich es eigentlich gar nicht vorhatte, aber ich habe es einfach gerade so. Bist du bereit, dieses Leben zu führen? Bist du bereit, mir zu vertrauen? Bist du bereit? Ja, bist du bereit? Und das kann jeder für sich beantworten, wo er gerne hin möchte. Aber letztendlich ist es unser Auftrag. Ja? Und nichts wird dich glücklicher machen, als genau das zu leben. Nichts. Es kann dich kein Job glücklicher machen. Es kann dich kein Geld glücklicher machen. Es kann dich nichts glücklicher machen, als genau das zu leben. Deswegen lade ich dich wirklich heute Abend ein. Triff die Entscheidung für Gott. Sag Ja zu ihm. Sag Ja zu diesem Leben. Und du wirst sehen, wie sich Situationen verändern, wie sich Atmosphären in deinem Leben verändern, wie sich dein ganzes Leben verändert. Ich kann dir nicht sagen, wo es hingeht. Ich kann dir nur sagen, es wird dich glücklich machen. Gut, ich hätte noch ganz viel hier stehen. Aber vielleicht noch ganz, ganz kurz eins und dann möchte ich einfach auch nochmal, weil das mir so auf dem Herzen ist, dass wir einfach nochmal zusammen beten und das auch nochmal zusammen festmachen. Jetzt muss ich kurz gucken, wo es war. Genau. Ich möchte einfach nochmal den Vers wiederholen. Ich weiß, den haben wir auch schon oft gehört, aber trotzdem nochmal zur Verdeutlichung. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist aber eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn du anfängst zu glauben, und wir haben es jetzt schon öfters gehört, dann fokussier dich wirklich auf das Ziel. Zweifel dieses Ziel nicht an. Der Teufel wird kommen und wird dir sagen, das geht nicht. Gedanken werden kommen, die dir sagen, es geht nicht. Umstände werden kommen, im schlimmsten Fall, die dir sagen, es geht gar nicht. Es ist kein Grund zu zweifeln. Es ist kein Grund loszulassen. Ja? Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn es am schlimmsten wird mit den Umständen, bist du kurz vorm Durchbruch meistens. Ja? Da bist du wirklich, weil das ist so der letzte Aufschrei, wo der Teufel versucht, alles aufzubäumen, ja, alles zu mobilisieren, dass genau du diesen Durchbruch nicht hast und dass du genau vorher aufgibst. Aber wenn du dein Ziel, deinen Fokus nicht verlierst, ja, dann wird es dir gelingen. Und es ist dein Glaube. Und Gott wird dir helfen, ganz sicher. Also bloß, weil du es nicht gleich siehst, irgendwelche Sachen. Es ist egal. Du lebst in diesem Bewusstsein und glaubst, dass es da ist, auch wenn du es noch nicht siehst. Und es ist für deine Welt um dich herum und für dein Gehirn total bescheuert. Ja? Für die kommt es, die denken, du wärst doof. Also deine Seele denkt, du wärst doof, dein Umfeld im schlimmsten Fall auch noch, aber du bleibst fest. Du bleibst fest. Du bleibst fest. Wisst ihr, die genialen Menschen dieser Welt, die wohl wirklich was bewirkt haben, der ihr Umfeld hat auch meistens gesagt, die sind doof. Was tun die da? Ja. Oft haben die Eltern noch gesagt, oh, ganz schlimm, wenn sie nicht für sie waren. Manche Eltern haben sie auch unterstützt. Aber die meisten Genies wurden für doof verkauft. Und sie waren großartig. Ja. Es kommt nicht auf deine Fähigkeit drauf an. Es kommt nicht drauf an, was dein Umfeld sagt. Es kommt drauf an, was Gott sagt. Es kommt drauf an, was das Wort Gottes zu dir sagt. Und auf das stehst du fest. Und wir sollten einfach mal abschalten, was unser Umfeld sagt, was unser Umfeld über uns denkt, was unsere Seele zu uns sagt, was unsere Seele zu uns denkt, sondern wir sollten einfach mal das tun, was Gott sagt und das einfach auch mal bis zum Schluss durchziehen. Und wir werden sehen, dass wir nicht verrückt sind. Wir werden sehen, dass wir nicht doof sind, sondern dass Zeichen und Wunder um uns herum passieren und Herrlichkeit sich verbreitet. Halleluja. Halleluja. Mit dem schließe ich jetzt einfach mal ab. Aber ich möchte einfach nochmal, weil du bist wirklich so stark, heute Abend, glaube ich, auch im Raum ist, lasst uns einfach nochmal aufstehen kurz und zusammen beten. Lasst uns in Sprachen nochmal beten. Karabashandra basikara basiadra basandra basikoro bocho. Tirarara basikara basiadra barababa shikoro bocho libisiendra basiadra basandra. Shiararara basikara basiadra basikoro bocho libisiendra basandra. Parararara basikoro bocho dararara basikara bacha. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt einfach mitbeten. Und einfach das nochmal festmachen und sagen und Jesus einfach nochmal heute festmachen heute Abend. ich will, dass du mich gebrauchst, Herr Jesus, und ich möchte da einfach weitergehen, ja. Und ich werde jetzt einfach vorbeten und bete einfach nach. Herr Jesus, ich möchte dir heute Abend nochmal sagen, ich will dir vertrauen. Ich will nicht der Welt vertrauen. Ich will auch nicht meiner Seele vertrauen. Auch nicht meinen Erfahrungen, sondern deinem Wort. Dir, Herr Jesus. Und ich mach's heute Abend nochmal fest. Ich gehöre dir. Und ich bitte dich, Herr Jesus, gebrauche du mich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Egal, wo du mich haben möchtest. Egal, was du geplant hast. Ich bin hier. Gebrauche du mich mächtig. Und ich stelle mir dir ganz zur Verfügung. Danke, Jesus, dass du in mir lebst. Dass du mir die Kraft gibst. Die Befähigung gibst. Und alles, was ich brauche, meinen Auftrag hier in dieser Welt zu erfüllen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Glory, Halleluja, preist den Herrn, Halleluja. Da merkst du, wie der Heilige Geist wirklich so einen Abend führt, ne, und orchestriert, wie alles zusammenfließt, Halleluja, alles zusammenpasst, Halleluja. So, in diesen Boden darfst du jetzt hineinsäen zum Schluss, in den Boden des Glaubens. Tu es im Glauben, ja, wenn du säst, tu es im Glauben. Ja. Alles, was wir nicht im Glauben tun, ist Sünde, also tu es im Glauben. Halt im Glauben Ausschau. Frag im Glauben Gott, Herr, was soll ich säen? Weißt du, er wird dir immer was Mögliches zeigen. Das ist die Grundregel. Er wird dir nicht zeigen, hey, gib 1 Million und du hast Schulden auf dem Konto, ja, als Beispiel. Ja. Aber er wird dir etwas zeigen, was möglich ist. Und dann kann er mit dem, was du Mögliches tust, das Unmögliche tun. Das ist das Prinzip des Glaubens. Ja. Das kannst du sehen mit dem Stab. Ja. Mose konnte das Meer nicht teilen, aber er konnte den Stab halten. Amen. Er hat das Mögliche getan, Gott hat das Unmögliche getan. Und so ist es heute Abend, wenn du ein Saatkorn säst, du säst ein mögliches Saatkorn und Gott tut das Unmögliche. Nicht nur in Finanzen, sondern das Wort sagt, wer auf den Geist sät, der wird vom Geist Leben ernten. Ja? Leben, das ist alle Bereiche. Ja? Zoe Leben, göttliches Leben, das schließt Finanzen sicherlich ein, aber es schließt genauso auch körperliche Dinge ein, seelische Dinge, familiäre Dinge, berufliche Dinge, was auch immer. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist Leben ernten. Du säst etwas Mögliches und die Ernte ist etwas Unmögliches. Das, was nur Gott tun kann. Amen. Weißt du, deswegen, wir dürfen da auch nicht immer so denken, na ja gut, in der Bibel steht 30, 60, 100-fach kriege ich zurück. Manche sagen dann, ja, das heißt dann also, wenn ich 10 Euro gebe, dann kriege ich maximal 1.000 wieder. Verstehst du? Nein, die 30, 60, 100-fach ist das Symbol für ziemlich viel, noch mehr, unendlich. Das ist damit ausgesagt. Grenzenlos, verstehst du? Gott tut das Unmögliche. So, ganz einfach, das Unmögliche, was du auch durch dein Säen nicht tun kannst. Deswegen ist auch der Gedanke völlig falsch zu denken, ich kaufe mir was von Gott. Das funktioniert ja niemals, sondern du tust etwas Mögliches und Gott macht das Unmögliche. Wenn du irgendwo einkaufen gehst, dann tust du was Mögliches und der Verkäufer tut auch was Mögliches. Das ist was völlig anderes. Wenn du in Gottes Boden hineinsäst, wenn du in Gottes Reich hineinsäst, dann tust du was Mögliches und Gott tut was Unmögliches. Das ist was völlig anderes. Amen. Also frag den Heiligen Geist, was ist mein Saatkorn heute Abend? Er zeigt es dir, wenn du es nicht dabei hast in bar, dann kannst du eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist. Oder wenn du über Livestream zuschaust, dann sind die Infos eingeblendet. Du kannst per Kreditkarte, per PayPal oder per Überweisung geben. Tu was möglich, was Gott dir zeigt, was dir möglich ist und er tut das Unmögliche. Amen. Halleluja, lasst uns durchgeben. Und dann erzähle ich nur ein bisschen was Gott Unmögliches getan hat in Hamburg. Im positiven Sinn unmöglich. Halleluja. Ja, das war wirklich Hammer, wie die Irina am Anfang schon sagte. Hamburg war wirklich eine gewaltige Zeit von Anfang an, da war so ein Zug, auch im Lobpreis schon, dass du gemerkt hast, wir sind ganz schnell in den Bereich des Übernatürlichen gekommen. Schon in der Überleitung sind starke Wunder passiert. Eine Frau zum Beispiel, die nicht mehr gehen konnte richtig, seit einem Jahr konnte wieder gehen. Und verschiedene andere Dinge schon im Lobpreis. Ganz klare Worte der Erkenntnis. Leute wurden rausgerufen, einfach ganz präzise durch Worte der Erkenntnis. Und dann im Anschluss an die Predigt, bevor wir die Leute aktiviert haben, habe ich eine Frau rausgerufen, die Skoliose hatte, einfach um zu demonstrieren, wie man Wunder wirkt oder wie wir beten. Und da war eine Frau, die hatte eine Skoliose in der Lendenwirbelsäule. Das heißt, die Lendenwirbelsäule war verkrümmt. Ich habe eine Krankenschwester nach vorne gerufen, die das gecheckt hat. Und die hat gesagt, ja, die Lendenwirbelsäule ist verkrümmt. Dann habe ich ihr gedient. Und dann habe ich zu der Krankenschwester gesagt, so, und jetzt check die Wirbelsäule. Und die Krankenschwester ist die Wirbelsäule entlang gefahren und fing an zu weinen. Weil sie so baff war, dass die Frau eine gerade Wirbelsäule hat. Das ist der Hammer. Ja? Halleluja, danke Jesus. Und dann sind wirklich die Wunder explodiert im Raum. Wir haben dann die Leute freigesetzt, den anderen zu dienen. Und dann kamen also auch gewaltige Wunderzeugnisse. Zum Beispiel war eine Frau, die hatte 4 oder 6 Wochen vorher einen Herzinfarkt gehabt ohne Lungenembolie und war auf der Intensivstation noch bis vor kurzem gewesen. Extrem schweratmig, extrem kurzatmig, konnte kaum atmen. Und Gott hat sie in einer Sekunde völlig freigesetzt. Sie stand vorne, ist getanzt, hat gesagt, ich kann atmen, ich kann atmen, ich kann atmen. Halleluja, preist den Herrn. Und das Zweite war, sie hatte seit 42 Jahren, beziehungsweise sie hatte vor 42 Jahren, war ihr Halswirbel, also als sie noch ein Kind war, war ihr Halswirbel eingedrückt worden. Ja? Und sie hatte deswegen seit 42 Jahren eine Blockade und Schmerzen in der Halswirbelsäule. Sie konnte ihren Kopf nicht drehen, hatte immer Schmerzen permanent. Und die stand da vorne und hat so gemacht die ganze Zeit. Hat gesagt, ich bin völlig frei, die ist rumgehüpft wie ein Gummiball. Halleluja, nach dem Herzinfarkt, nach der Lungenembolie, rumgehüpft wie ein Gummiball. Preis den Herrn, Halleluja. Und noch viele weitere Sachen wurden da bezeugt, auch kreative Wunder. Noch eine Frau, die seit ihrer Kindheit nicht in die Hocke gehen konnte, beziehungsweise nicht mehr hochkam aus der Hocke richtig, ohne sich wirklich richtig voll mit Power abzustützen, konnte wieder hoch. Und eine andere Frau, die hatte einen Fuß, die konnte ihren Fuß nicht mehr abrollen und deswegen nicht mehr richtig gehen. Also hat so mehr oder weniger behindert gegangen, dann konnte wieder völlig normal ihren Fuß abrollen, wieder ganz normal gehen. Preist den Herrn. Und das für mich Stärkste war dann nach dem Gottesdienst, wurde mir ein Kind gebracht, die wurde am nächsten Tag 13, also war 12 noch zu dem Zeitpunkt am Sonntag und die haben mir erzählt, dass sie als 2-jähriges Kind hat der Arzt versehentlich ihr Trommelfell rausgerissen und dadurch war ihr Ohr von Anfang an natürlich in Mitleidenschaft gezogen und es wurde immer schlimmer im Laufe der Jahre, immer mehr Sachen sind kaputt gegangen im Ohr, der Amboss war dann auch irgendwann zerstört und so weiter und sie war wirklich extrem schwerhörig auf dem Ohr und deswegen kam sie in der Schule nicht richtig mit, das hast du auch gesehen, da war ein richtiger Geist der Bedrückung auf ihr, richtig, also ja, einfach gedeckelt und sie haben mich gebeten, dass ich für sie bete und dann habe ich für sie gebetet und das Mädchen fing sofort an zu weinen, weil sie gemerkt hat, ihr Ohr war vollkommen normal. Hat völlig normal gehört auf dem Ohr. Am nächsten Tag, das war ja dann Montag, da hatten wir dann nochmal einen Gottesdienst, Intensivabend, was auch sehr stark war. Und da war ihr Opa da, das war ein ehemaliger Pastor, und der hat erzählt, dass sie hat ja an dem Tag dann ihren 13. Geburtstag gehabt und er hat erzählt, sie hat den ganzen Tag nur ihr Wunder gefeiert und dass Gott dieses Wunder in ihrem Leben getan hat. Das ist nicht der Hammer? Halleluja, so bewegend, so berührend. Preist den Herrn, das war so stark. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für eure Gebete. Und jetzt haben wir ein gewaltiges Wunderwochenende vor uns.